SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Luftiges, verträumtes, technoides, aber vor allem super grooviges. Das und noch vieles mehr erwartet dich in den nächsten 3 Stunden hier auf SRF Virus. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst Mental X, das sind 3 Stunden elektronisch urbane Club-Tunes. Und gerade diese Woche ist wieder mal so eben so eine Woche gewesen, wo ich wirklich geflutet worden bin mit unglaublichen und sehr frisch klingenden neuen Sounds. Unter anderem aus Berlin vom Jiggler. Das ist ja einer, der wirklich irgendwie den Groove gepachtet hat. Und gerade bei seinen letzten Releases, unter anderem auf dem Schweizer Label, auf Hive Audio, ist er wirklich total abgedreht. Die Comedy-Jiggler-Scheibe gehörst du heute oben exklusiv. Weiter hat er einen fantastischen Opener, den hörst du gerade jetzt natürlich. Das ist ein Push and Ball mit Fibonacci. Ein Act, den man sich durchaus im Kopf behalten darf. Schön, reise ich mit. Viel Spass. das ist wirklich so einer von den Produzenten, der derzeit wirklich so einen absoluten Kurs hat. Also höchste Bewertung steht unter anderem natürlich bei DJ-Kollegen, aber natürlich auch bei Labels. Mod entdeckt worden auf Anjuna Deep von Valve und Beyond und zwischen auf allen möglichen und vor allem relevanten Labels daheim, dass das auf ein Kind ist. Das ist zum zweiten Mal jetzt oben mit dabei. Das ist Mod und Party X. Underground Club Music aus New York. Und wenn man bedenkt, naja, New York, die haben schon in den frühen 90er Jahren eine Techno-Szene gehabt, die wirklich unglaublich war. Allerdings nach dem Bürgermeister Giuliani ist das alles dann ziemlich hart kollabiert. Und New York hat sich dann jetzt so in den letzten 5, 6, 7 Jahren zumindest so eben im Underground Club Bereich wieder erholt. Und es gibt natürlich neben renommierten DJs und Produzenten natürlich auch noch Lebenshäuser in New York. Früher war es sehr hauslastig, heute ist es sehr space- und technolastig. Das ist im Moment eins von den relevanten Techno-Lebenshäusern New York, Iconic. Und das sind Signs and the Reason mit Dan Brutus Was Quiet. We'll be right back. Weniger Output im Moment, aber wenn, eben, stimmt es schon ziemlich. Das hier ist ein Label, ja, man kann jetzt sagen, langsam geht es über den Geheimtipp-Status raus, weil das ist inzwischen einfach zu gross. Dear. Wirklich ein wahnsinniger Output. Im Gegensatz eben zum Kölner Traum-Schallplatten-Label. Dear bringt fast wöchentlich ein neues Release am Start und wirklich der allergrößte Teil ist ein absolut geile Club-Tracks, genauso wie das da von Earth Life Frames of Berlin. Tune. Ich habe schon gedacht, als ich im Office kurz reingelassen habe. Und das Geilste, ich kenne weder ein Label noch den Produzent noch den Promo-Pool, wo man das Ding geschickt hat. Auf jeden Fall, Renzka heisst der Track, Nico B. hat es produziert und es ist wirklich ein Monster. Und darum auch einer meiner ersten Essentials vom heutigen Abend. Hintergrundinfos zu dieser Show mit dem Namen Wildness and Shine mit brandneuen Sounds aus Berlin vom Jiggle. Die erwartet ihn noch in einer guten halben Stunde. Playlist und Podcast von der heutigen Show zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich bekommst du die dreistündige heutige Sendung und natürlich auch ältere Episoden auf iTunes. Einfach Apple aufmachen, oben suchen Mentlix eingeben und schon kannst du mich gratis downloaden von unterwegs. We'll be right back.

aus der Zukunft. Unglaublich. Fairchild ist das wieder der ominöse, sehr zurückhaltende Produzent aus den USA. Das weiss ich zumindest schon mal. Und ich bin mir nicht einmal sicher gesehen, ob es eine Gruppe ist, ob es ein See ist oder ein R ist. Inzwischen weiss ich auch, juhui. Es ist ein männlicher Produzent. Mehr gibt's nicht. Kein Pressebild, nichts, aber er macht unglaublich fette Sounds. Das ist ein Lost in Time von Fairchild und Hintergrundinfos zu ihm bekommst du auf srf.ch/mentalx. Dort bekommst du nach der Sendung auch eine Playlist und die heutige Show als Podcast zum Downloaden. wenn es einfach nur mal total irre Groove, dann ist Jiggler aus Berlin nicht allzu weit. Das ist also die Comedy-Scheibe Whiteness, kommt am Montag raus auf dem Berliner Label Bar 25 und zieht er das rein, was für ein Sound. Ungarn kommt und ich habe schon wirklich Jahre nicht mehr von ihm gehört, vom Snake Cedric. Ich habe damals mal auf Soak Records gesigned, so mit dem einen oder anderen Release, und er ist eigentlich so einer von den Vorreitern gesehen, der angefangen hat, so, naja gut, vor etwa 15, 16 Jahren eben so der klassische Trance House Sound spielen, später dann eben als Progressive House bezeichnet. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentlix Electronic mit einem Feature vom Ciglo mit brandneuen Sounds von Better Core und Fairchild findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung natürlich auch den Podcast zum gratis downloaden und Playlisten. Juhu! Sonntag mit einer neuen Scheibe. Und wenn jetzt die Frage weiß, dass das jetzt schon wieder war, dann bist du mit größter Wahrscheinlichkeit ein regelmäßiger Shake-Zuhörer hier bei Mentlix Electronic auf SRF Virus. Und wenn der Name gar nicht sagt, macht überhaupt nichts. Er ist einer von denen, ein Top-Produzenten aus Finnland. Tourt als DJ durch die ganze Welt, unter anderem mit dem alten Ego Sid Inc. Früher hat es auch noch immer Duo gegeben. Und zwar als Mashtronic. Und was auch noch ist, der Henry Hurtig spricht, der Sid Inc., eben der Typ, der das hier produziert hat, der tut nicht nur klassische Tracks produzieren, sondern er tut vor allem auch Master für andere Produzenten. Sprich, er schaut, dass am Schluss der Track anständig viel Druck hat. Da kannst du natürlich viel erwarten bei seinen eigenen Platten. Und das beweist auch hier mit der Bird Cherry. So, was passiert eigentlich, dass ein Wochenende partytechnisch gut? Es ist Ende Monat und bekanntlich wissen wir ja da, dass dann so die grossen Headliner nicht unbedingt alle gerade in der Schweiz sind. Was ich ziemlich interessant jedoch finde, das ist Monkey Safari. Und Monkey Safari ist im Moment äußerst erfolgreich, unter anderem auf Cocoon und Bedrock Music. Und Monkey Safari ist am Mars oben zusammen mit dem Steve Buck und dem Definition im Hive Club. Hintergrundinfos und noch mehr Party-Tipps findest du auf srf.ch/mentlex. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. The master himself back in a trance. John Digweed ist das, zusammen mit seinem langjährigen Studiopartner Nick Muir mit Hope und das auf einem Berliner Erleben, nämlich Watergate. We'll be right back. irre. Der Effekt ist das aus Zürich. Hat auch Remix angefertigt und mir mal zugeschickt. Das ist, glaube ich, schon ein gutes Jahr halt. Ist immer noch unfassbar ein geiler Track. Und kannst ja also ein zukünftiger Klassiker, wer weiß. Ist der Rick Earth mit Wisdom, der Effekt Remix. Auch hier haben wir noch mal etwas aus der Schweiz, nicht aus Zürich, nein, aus Graubünden. Ich glaube Davos oder Davosa. Nein, Davos. Nein, ist mir so. Und zwar von Robin Hasler. Er hat mir vor 3-4 Wochen mal den Track geschickt. Richtig gut. Und darum zum zweiten Mal heute oben mit In the Rotation. Ist for you. Episode Mentalix Electronic genannt. Hast du später eingeschaltet? Ich habe hier unter anderem brandneue Sounds vorgestellt von Chiglo. Was haben wir sonst noch gehabt? Dusky natürlich mit einer fantastischen EP, die neue Sascha-Scheibe ist drunter gesehen, was Neues von Traumschallplatten. Und das hier. Das hier ist Memory und zwar eine neue Scheibe auf dem Hermann Gattano, seinem Label Set Beats, und zwar Surrender. Mit dieser Nummer möchte ich mich auch für heute verabschieden, wenn du magst. Hören wir uns am nächsten Freitag wieder ab der 7. Bin ich wieder hier live hinter dem Mikrofon und natürlich hinter den Turntables im Studio umeinander shaken. Playlisten und der Podcast von der heutigen Sendung bekommst du noch heute oben auf srf.ch/mentalix, und selbstverständlich bekommst du die 3-stündige Show auch gratis auf iTunes oder auf der SRF-Virus-App. Und jetzt sage ich, genieße das Wochenende, sind die warmen Asen recht abgekühlt, und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.